Ey, mach doch mal die Grenze auf, ich bin heute total super drauf. Ich bin ein super netter Mann, mit dem man irre viel Spaß haben kann. Klopf, klopf und klingelingeling. Was ist das überhaupt für ein Ding? Ey, lasst ihr mich nur rein und ran? Die Grenze bleibt geschlossen, Mann. Schlimm, wie die Kinder heute sind. Bla bla bla, schieß in den Wind. Ihr ahnt ja nicht, was ihr verpasst. Und tschüss. Da weinen wir ja fast. Ah, da sind ja noch viel mehr Kinder, dann werde ich mich halt an die wenden. Ey Süße, ich hab was Süßes. Komm nur und genieß es. Nein, nein, lass es sein. Und lassen Sie das Kind und schießen in den Wind. Hey, ich hab süße Fohlen, komm, gib dir einen Stoß. Ich werd nur schnell mein Auto holen und dann geht's los. Sie haben gar keine Fohlen, bleiben Sie uns gestohlen. Hey, gehen wir zu den Fastfood Kids, ich lade euch ein zu Pommes Fritz. Hey, gehen wir zu den Fastfood Kids, ich lade euch ein zu Pommes Fritz. Danach können wir zu mir nach Hause gehen und einen tollen Film ansehen. Nein, nein und nein. Essen Sie das Zeug für sich allein. Und Ihr Film, der ist bestimmt ganz großer Mist. Ich hab nen roten Porsche, Kind, komm flitzen wir wohin geschwind. Hey Kleiner, deine Mama ist im Krankenhaus. Na komm schon, ich fahr dich da raus. Jetzt reicht's, aus die Maus.